O Liebe, ja, hat sie gesagt. Wie im Paradiese fühlte ich mich gleich. Und die grüne Wiese war das Himmelreich. Wir tanzten wie zwei Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein ins rosenrote Glück hinein. Ringel, Ringel rein. Auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt, ob sie mich wohl liebe, ja, hat sie gesagt. Thank you.